Erster, ich sah einen starken Engel vom Himmel kommen. Er hatte eine Wolke um sich und einen Regenbogen auf dem Kopf. Sein Gesicht war wie die Sonne. Seine Füße waren wie Säulen aus Feuer. Zweiter, in seiner Hand hatte er ein kleines offenes Buch. Er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer. Seinen linken Fuß stellte er auf das Land. Dritter, der Engel rief sehr laut, wie ein Löwe brüllt. Als er rief, sprachen die sieben Donner. Vierter, als die sieben Donner sprachen, wollte ich schreiben. Aber ich hörte eine Stimme vom Himmel. Die Stimme sagte, behalte geheim, was die Donner sagten. Schreibe es nicht auf. Fünfter, der Engel stand auf dem Meer und auf dem Land. Er hob seine rechte Hand zum Himmel. Sechster, der Engel schwor bei dem, der ewig lebt. Dieser hat den Himmel und die Erde gemacht. Er machte auch das Meer und alles darin. Der Engel sagte, es wird keine Zeit mehr geben. Siebter, wenn der siebte Engel ruft und die Trompete bläst, wird Gottes Geheimnis fertig sein. Gott hat es seinen Dienern, den Propheten, gesagt. Achter, die Stimme, die ich vom Himmel hörte, sprach wieder zu mir. Sie sagte, geh hin und nimm das offene Buch. Es ist in der Hand des Engels, der auf dem Meer und dem Land steht. Neunter, ich ging zum Engel und bat ihn um das Buch. Er sagte zu mir, nimm es und iss es. Es wird deinen Magen bitter machen. Aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Zehnter, ich nahm das Buch aus der Hand des Engels und aß es. In meinem Mund war es wie süßer Honig. Als ich es aß, wurde es mir bitter im Magen. Elfter, sie sagten zu mir, du musst wieder über die Zukunft sprechen. Du sollst über viele Völker, Länder und Könige sprechen.